verließen ihn alle und flohen. Und es war ein Jüngling, der folgete ihm nach, der war mit Leinwand bekleidet und der bloßen Haut. Und diesen Jüngling griffen sie. Er aber ließ die Leinwand fahren und flohe nackt von ihm.